Yeah. Das ist Jackson, also da gab's ja Beschwerden oder so über den Track, über die Quali oder so, was ich überhaupt nicht verstehe. Also haben wir uns gedacht, wir gehen nochmal ins Studio, Man Fisher Studios. Und ja, da haben wir es nochmal aufgenommen, also pump den Shit. Ja, Einsatz verpasst, also let's go! Ich komm mit dem Hür-Effekt durch die Tür gesteppt, Rap mit Action, ein Flow, der keine Hürde kennt. Das ist J zum A zum Mund, was geht, Alter, ich find mich fresh, also pump den Shit. Ich hab nicht groß nachgedacht, aufgeschrieben, aufgenommen, rausgebracht. Leute hören, sie finden's gut, Junge. Nur Mut, Junge, es geht nach oben, das kommt aus dem Herzen, scheiß auf die Kohle. Jackson am Mic, beat im Blut, zieh mir zu, wie ich's mach, bin so fresh, keiner rappt hier so geil. Ich dank meinen Leuten, Man Fisher, J-Rex, herzlichen Dank. Ich schätze es, doch das ist mein Ding. 16 Bars, Jackson hat sein Text, der jetzt allen sagt, ich bin jetzt Star, Junge, ich werd ein Star, Junge. Was du willst, steht der Mic bereit, also sag jetzt, Kid.